Das kann nicht sein, Klaus ist fort. Man hört wohl gar nicht mehr auf Gottes Wort. Was haben denn die Leute nur mit ihm gemacht? Sie haben ihn aus dieser Welt hinausgebracht. Tja, alles ist im Arsch. Was soll ich dazu sagen? Scheiße. Behandelt. Die ganze Sache ist wohl gescheitert. Jetzt wird alles in Schmutz verwandelt. Gott, Gott, Gott, tu uns nicht weh. Gott, Gott, Gott, das ist nicht okay. Gott, Gott, Gott, das darf nicht sein. Gott, du bist doch kein Charakterschwein. Ihr seid ja alle voll am Arsch. Es hilft kein Beten und kein Flehen. Ich habe es endgültig beschlossen. Diese Welt wird untergehen. Ich mache sie kaputt. Gott, Gott, Gott, tu uns nicht weh. Gott, Gott, Gott, das ist nicht okay. Gott, Gott, Gott, das darf nicht sein. Gott, du bist doch kein Charakterschwein. Ich bin Satan. La la la la. Das ist nicht okay. Gott, Gott, Gott, das darf nicht sein. Gott, du bist doch kein Charakterschwein. Hi, hi, hi, hi, hi, das ist das Ende der Geschichte. Du kennst keine Moral. Gott, Gott, Gott, du bist glatt wie ein Aal. Gott, Gott, Gott, leck mich am Arsch. Gott, Gott, Gott, das hat doch irgendwie keinen Sinn, du Fundamentalist, du. Thank you. Abracadabra, Simsala, Bim. Ja. Welt ist kaputt jetzt, ne? Ja, was machen wir? Wollen wir eine neue machen, ne? Ja. Ja, es ist scheiße, ne? Scheißjob. Immer wieder alles neu und dann kaputt und naja. So ist das halt, das kann man sich ja nicht aussuchen, ne? Muss ja jeder selber wissen, wie er das macht. Auf Wiedersehen, liebe Kinder!